Ob Sommer oder Regen, diesen Sommer wird getanzt. Oder geschaukelt, hoch über Berlin. Hauptsache gefrorener, veganer Schokoscheiß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der gern auch solch einen Medienrummel hätte, der jetzt auch lieber in Hamburg wäre, der ebenfalls so viele Fans gern hätte und natürlich auch so gut singen könnte. Okay, dann wäre er Taylor Swift, aber die hätte ja heute keine Zeit. Deswegen ist er hier. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Mein Name ist René, herzlich willkommen zum Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Folge 143, wir haben heute den 24.07.2024 und hier ist mit dabei unsere Soufflöse, eben noch stumm, jetzt auf laut. Hallo Marc, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Auch ich begrüße Sie herzlich bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und ich sage Ihnen, wir haben heute wieder so viel Sendung. Lassen Sie uns gleich beginnen. Na, dann fangt mal an. Ja, was waren das für zwei Wochen, oder? Da ist so viel passiert, also so einen pickepackevollen Zettel habe ich ja selten gehabt. Mhm. Hast du Urlaub oder so? Nee. Nee, ich führe nur ein bewegtes Leben, wie es scheint. Du bist der bewegte Zumindest Mann. Zumindest im Augenblick. Ja, ich bin der bewegte Mann. Heute hatte meine Tina eine OP, ja. Da musste ich mich bereithalten, es war also nichts Großartiges, es war ambulant, das heißt, ich musste sie morgens hinbringen und dann ein paar Stunden später wieder abholen, aber es war natürlich im Vorfeld etwas nur Nervosität angezeigt, aber jetzt ist alles wieder gut, sie ist wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Vielen Dank übrigens im Vorfeld schon mal für die hereinströmenden, davon gehe ich aus, Genesungswünsche. Vielen Dank, ich werde keineswegs versäumen, das weiterzuleiten. Hey, sind gerade schon drei reingekommen. Ja, auf jeden Fall gute Besserung auch von uns erstmal. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte um Weiterleitung. Selbstverständlich. Ja. So. Und Grüße an Tina natürlich an der Stelle. Und einen dicken, fetten Applaus für Tina. Für den Mut, sich zum Arzt zu wagen mit einem Leiden. Machen die Männer unter uns ja nicht ganz so oft. Ja, erst wenn es akut ist. Eher seltener, ja. Wir wissen es doch. Ne? Ja, apropos, Marc, da gleich mal die Frage an dich. Was macht denn dein, das war nicht die Männergrippe, das war irgendwas anderes. Ja, dein Arm. Ja, was war's denn? Ja, mein Handgelenk, genau. Ich hatte doch einen Ausschlag am Handgelenk. Also wir können so viel verraten, der Arm ist noch dran. Also das sehen wir hier auf dem Bild. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, alle 10 Finger sind auch noch da. Aber Marc, deine Ausführung bitte. Ich trage jetzt die Uhr wieder. Ich wollte mir da eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, aber ich sehe, dass der Ausschlag also wirklich jetzt komplett verblasst. Ich habe zur Behandlung eine kortisonhaltige Creme gekriegt. Mhm. Und trage aber das ursprüngliche Armband nicht mehr, das Milanese-Armband, dieses Stahlgeflecht, sondern habe mir tatsächlich eine Alternative geholt für gut 10 Euro. Das ist dann irgendwie so stoffbewehrt, also irgendwie so ein Plastikgelumpe, was so wie Stoff aussieht. Aber es ist auf jeden Fall offensichtlich gut für meine Haut und sie nimmt es mir nicht krumm, dass ich die Uhr schon wieder trage. Ich muss die Uhr tragen, denn es ist eine Apple Watch, die hat ja diese Gesundheitsfunktionen, wenn man möchte. Das heißt, sie notiert mit, wenn ich irgendwie ein bisschen Sport mache, zählt Kalorien, wenn man so will, oder versucht es zumindest. Und das hat sie in den vergangenen Monaten und Jahren natürlich schon getan. Und das ist verbunden mit dem iPhone, da gibt es so eine Gesundheitsanwendung drauf, Health. Und Health protokolliert natürlich dieses ganze Zeug irgendwie über einen bestimmten Zeitraum und sagt mir dann auch, wenn da irgendeine Tendenz sich abzeichnet. Ja, jetzt hat er mir zum Beispiel gesagt, ach übrigens, in den letzten 5 Wochen haben wir jetzt gesehen, irgendwie, du hast deutlich weniger Kalorien verbraucht als sonst. Ja, natürlich hast du einfach nicht mitgekriegt, dass ich die Kalorien verbraucht habe, weil ja die Uhr nicht am Handgelenk war, Idiot. Das ist ganz schön dumm, die Uhr. Kann ich dem natürlich so nicht sagen. Aber so entstehen Gerüchte. Mein Handy denkt jetzt, ich wäre ein fauler Sack geworden. Stimmt natürlich, aber das muss ich ja nicht wissen. Ja. Tja, da hast du jetzt in deiner Jahresstatistik quasi eine kleine Lücke. Aber hallo. Ja. Na gut, dass das noch nicht mit der Krankenkasse verbunden ist. Oh, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Genau. Ich habe da eine Krankenkassen-App drauf und ich glaube, die habe ich auch mit Health verbunden. Ach so, das geht, ja. Eieiei. Da übrigens gleich nochmal als Tipp am Rande, wenn ihr, ihr müsst ja mal prüfen, ob ihr über eure Krankenkasse möglicherweise ein solches Gadget anrechnen lassen könnt. Also meine Krankenkasse gibt mir, ich glaube, gibt mir 50 Euro oder 150 Euro dazu. Müsst ihr mal schauen. Machen einige einmalig oder wie? Nee, alle 3 Jahre, glaube ich. Okay. Also je nach Krankenkasse gibt es ein bisschen Kohle dazu. Ihr solltet euch eure neue Apple Watch nicht umsonst kaufen müssen. Oder zumindest nicht voll bezahlen. Ja. Okay. Stark. Gut. Wusste ich gar nicht. Dieser kleine Service-Tipp nur am Rande. Okay. Ansonsten, wenn ich was empfehle, kann ich auch, da muss ich gleich hinterherlegen, um das auszugleichen, damit wir wieder auf die Normallinie kommen. Ich kann auch was nicht empfehlen. Ich habe heute wollte ein Eis essen, leckeres, gehen super mal und denke so, oh, ein Brownie-Eis, sieht super, super lecker aus. Hab's mir geholt, also er stand drauf vegan, dachte ich, machst du sogar noch was Gutes für die Umwelt? Hab mir also ein veganes Brownie-Eis geholt. Ich kann euch nur sagen, ihr kauft euch lieber Kakaopulver, mischt das mit Wasser und stellt euch das ins Gefrierfach, habt dasselbe. Was ist denn ein veganes Brownie-Eis? Woraus ist denn der Brownie gemacht? Ja, wahrscheinlich, ich sag ja, statt Milch Wasser, würde ich mal behaupten. Ja, oder eine Art verwandte Katastrophe. Also weit weg von lecker, wirklich. Also ich kann es überhaupt nicht empfehlen. Also wenn man kein Eis erwartet, Schade. Dann schmeckt es. Ja. Wenn man sich unter dem Braun, was man sich da mit dem Löffel im Mund steckt, was anderes vorstellt, dann ist es sogar wirklich lecker. Aber wenn du an Eis denkst. Das ist immer das Problem bei diesen Nachbauten. Du hast eine bestimmte Erwartungshaltung und von der musst du natürlich erstmal Abstand gewinnen. Sonst ist der Genuss zum Scheitern verurteilt. Aber wann isst man auch schon gefrorenen Scheiß? Also eigentlich konnte die Erwartung nicht besser werden, von daher. Im Winter. Im Winter, genau. Gelber Schnee und Brownie-Eis. Ja. So, warte, aber der Titel der Folge steht: Gelber Schnee und Brownie-Eis. Bumm. Ja, ja, schön. Notieren bitte. Ja, das dazu. Und dann habe ich auch noch ein ganz anderes komisches Erlebnis gehabt. Und zwar hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr bei Amazon zwei unterschiedliche Leute, zwei unterschiedliche Preise sehen. Ich habe heute Vanessa einen Amazon-Link geschickt und sagte, ey, guck mal hier, 21 Euro. Und da sagt sie, nee, 25. Ich sage, hä? Ja. Dann habe ich einen Screenshot geschickt von 21 Euro und sie hat mir einen Screenshot von 25 Euro geschickt. Und zwar, warte mal. Das kenne ich. Der Witz ist, bei mir steht 34% Rabatt. Ich bin nicht eingeloggt. Bei ihr steht 19% Rabatt und sie ist eingeloggt mit ihrem Amazon Prime Account. Amazon Prime ist teurer. Aber ich nehme an, bei mir kommt Porto und Versand noch dazu. Wahrscheinlich. Ja. Ja, du musst den Mindestbestellwert erreichen. Ja, ja, aber da habe ich trotzdem fast das Doppelte an. Oder 19 mal 2 sind fast 34. Da habe ich das Doppelte an Rabatt. Gegenfrage, war das ein Artikel, der direkt von Amazon kommt oder war es ein Händler? Das kann ich natürlich auch selbstverständlich gleich überprüfen, damit wir da nicht in einem Dunklen tappen müssen. Okay, dann kann ich schon mal einwerfen, dass das im Prinzip ja auch schon kaum eine Nachricht ist, weil es ist seit Jahren bekannt, dass abhängig vom Gerät, mit dem du bei Amazon rüber surfst, dann tatsächlich die Preise irgendwie angepasst werden. Also kommst du mit dem Apple-Gerät, sind sie üblicherweise so ein Schnuff teurer. Weil die mehr Geld haben, die Apple-Leute? Weil es ja allgemein bekannt ist. Also zumindest geben die Statistiken das her, dass man erwarten darf, dass Apple Käufer solventer sind. Es wird jetzt noch, noch abgefahrener. Oh, jetzt. Der Artikel, als ich den Screenshot gemacht habe, hat 21,37 Euro gekostet, was einen Rabatt von 34% betrifft. Jetzt, wo wir drüber reden, wurde ich gleich abgestraft. Jetzt kostet der 21,62 Euro und hat nur noch 33% Rabatt. Dann machen wir doch mal den Test. Schick mal den Link bitte. Also wir kennen das auch von Flugreisen, ne? Wer mag das schon sagen. Das hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast berichtet. Wenn du eine Flugreise buchst oder einen Urlaub, dann ist derselbe Effekt unter Umständen. Ja. Aber wir machen jetzt mal die Probe auf Exempel. René schickt uns jetzt mal den Link und dann gucken wir. Ich würde den Link ungern an euch weiterschicken. okay. Nein. Weil du schon verraten hast, dass es von euch ist und es wäre dann peinlich. Ja. Nee, warte. Schicke ich dir natürlich weiter. Ich schicke dir mal in die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Okay. Ja, bitte. Weiterleiten. Ja, genau. Es ist, um die Frage auch zu beantworten, Versand und Verkauf über einen externen Händler. Ja, genau. Und aber was mich umso mehr verwundert, weil dort ist ja dann kein Versandspann. Ich hätte gedacht, die rechnen den Versand, den ich ja extra zahle, den bezahlen ja die Prime-Mitglieder auch bei externen Händlern, oder? Nee. Also ich kann sagen, 26,22 Euro. Exakt. Bei euch 19% billiger. Warte mal, bei Vanessa waren es aber 25 Euro. Und der Verkäufer fängt mit einem großen A an, hat einen Unterstrich im Namen und dann ein großes H nochmal. Ist derselbe Verkäufer, ne? Achso, nee, bei mir ist ein anderer. Warte mal. Das ist nämlich genau die Logik dahinter, ne? Also mir wird ein anderer Verkäufer angeboten. Achso, ja, das macht ja dann Sinn. Deswegen kriege ich auch einen anderen Preis, ja. Das macht ja Sinn. Den Verkäufer sehe ich jetzt hier Versand, gar nicht. Versand, Amazon, Verkäufer, unter dem jetzt Kaufen-Button. Ah, ja, genau. Ja, ist bei mir auch großes A unterstrich großes H. Na gut, dann war das da wahrscheinlich tatsächlich ein anderer. Gut, aber war ein bisschen verwirrend. Bei 5 Euro, ja, bei 20 Euro ist schon ordentlich. Aber spannend, dass ihr Toilettenpapier bei Amazon bestellt. War natürlich. Genau, ja. Okay. Ja, cool. Oder auch nicht, wie auch immer. Es war tatsächlich was wir nicht kaufen wollten, sondern was ich nur geschickt habe, was jemand anders gekauft hat. Und ich fand es interessant und habe dazu was zu berichten gewusst. Ich muss dazu sagen, derjenige hat mir gesagt, das kostet dreimal so viel. Ich glaube, das hat nicht mit der Sache zu tun, sondern das war eine Fehlwahrnehmung. Ja. Okay. Naja, das macht für dich das Argument noch größer, das schnell zu kaufen, weil es gerade so günstig ist. An der Stelle sage ich nur, Ben, ich grüße dich. So, dann, wir grüßen dich auch, Ben. Ja, haben wir das Thema durch? Ja. Weiter zu den letzten 2 Wochen, was so alles passiert ist. Vielleicht hat der eine oder andere von euch was zu berichten. Ansonsten würde ich die Lücke hier füllen und noch mehr füllen. Es spricht ja gerade keiner. Also, ich war im Downstairs Comedy Club. Der befindet sich am S-Bahnhof Oranienburger Straße. Dort gibt es ein Meininger Hotel und da gibt es einen Seiteneingang. Und da gibt es dann, wie gesagt, den Downstairs Comedy Club. Den hat Felix Lobrecht vor ein paar Wochen aus dem Boden gestampft. Wer ihn nicht kennt, einer der bekanntesten Comedians Deutschlands, macht der einflussreichste Podcast Europas, war es zumindest mal, namens Gemischtes Hack. Liebe Grüße. Und ich war dort das erste Mal, habe mir das mal angeguckt und ich kann nur sagen, dass das ist ein Forum für Newcomer hauptsächlich. Ab und zu tritt er da auch selber mal auf, um neues Material eben auszutesten. Und es war voll, es ist sehr gut besucht. Also wenn man dorthin gehen will, dann muss man damit rechnen, dass man zeitnah keine Karten bekommt, sondern man muss dann schon ein bisschen in die Zukunft gucken, also 1, 2, 3 Wochen. Und wir hatten da unseren Spaß. Kann ich wirklich nur empfehlen. Haben sie gut gemacht. Also hat Potenzial. Das klingt gut. Ich habe auch gerade mal auf die Seite geguckt. Also wirklich, wie du sagst, die nächsten Tage schon locker ausgebucht. Aber es gibt genug Programm für die nächsten Wochen. Und preislich auch vollkommen okay. Ne? Was hast du bezahlt? Ja. Weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr. Ist ja auch nicht so schlimm. Weiß ich. Also Preise sind so. War ein Geschenk, Stefan, sag mal, was kostet es? Ein Getränk? Achso, ein Geschenk. So ein Getränk. Normalpreis steht hier 27,50, ne? Ja, okay. Ja, dafür hat man zwei Stints, also zweimal 45 Minuten, wenn du so willst. Viertelstunde Pause in der Mitte. Immer 3 Comedians. Hintereinander weg, obwohl nicht hintereinander weg, sondern hast dann auch noch sowas wie so ein Moderator. Ja. Bei mir war es der Rasmus, den ich auch ganz herzlich grüße. Der hat einen sehr guten Job gemacht. Den Nachnamen habe ich mir leider nicht behalten. Ich glaube, mich daran zu erinnern, ihn auch schon mal im Fernsehen gesehen zu haben. Ja, und der hat dann so als Warm-Upper irgendwie fungiert, die Leute erstmal eingestimmt und auch immer zwischen den einzelnen Performern, also zwischen den Auftretenden, kam er immer wieder raus, hat dann nochmal die Lücken gefüllt. Meinst du? Und alles in allem ein runder Abend. Ja, meinst du Rasmus Szymanczyk? Okay, ist nicht so schlimm. Keine Ahnung. Na gut. Keine Ja, aber Ahnung. Es klingt für mich so Quatsch-Comedy-mäßig, ne? Also von der Aufmachung her? Da war ich noch nicht. Da habe ich keinen Erfahrungswert, das kann ich nicht sagen. Ich würde es auch ungern miteinander vergleichen wollen. Ich fand es toll und ich würde es ganz gerne empfehlen. Geht mal hin, kann also bestimmt nicht verkehrt das sein. Das ist natürlich ein ähnliches Konzept, wenn nicht sogar das gleiche. Ne? Du hast einen netten Abend, einer moderiert und dann kommen so drei bekannte, weniger bekannte Comedians, die dann irgendwie ein Programm machen. Und das hast du ja mittlerweile, das ist übrigens ein gutes Thema von dir gewesen, Marc, siehst du auch immer wieder im Fernsehen. Also diese ganzen alten Shows kommen wieder, irgendwie Comedy, jetzt hatten wir irgendwie ZDF Comedy Sommer, jetzt gab es den Quatsch Comedy Club als Show, dann hast du irgendwie auf anderen Sendern auch noch, RTL 2 hatte irgendwie das Nightwash wieder aufgelebt oder auferlebt. Also das ist total im Trend aktuell wieder, ne? Dass man die Comedians aus dem Schrank holt. Oder die besten Comedians Deutschland kam auf Sat.1 jetzt eine Weile. Richtig. Und ich muss sagen, als Zuschauer finde ich es natürlich cool, aber ich finde es langsam auch dann irgendwann nervt es, weil es irgendwie ähnliche Comedians sind. Zu viel Lachen ist auch nicht hier so. Ja, das ist dann so ein man hat so eine Überdosis gefühlt. Ne? Wenn dann mal wieder Pause ist, ist es dann auch gut. Aber auf jeden Fall sehr cool, dass diese Formate wieder leben. Echt? Weil die kennt man ja teilweise noch aus unserer Jugend. Also ich habe seit das private Fernsehen gestorben ist, habe ich gar kein Fernsehen mehr geguckt. Aber schön, dass es sowas noch gibt. Du bist ja auch eher ein Spezialfall mit deinen Hobbys. Das glaube ich nicht. Also wieso? Das sagt der Richtige. Ja. Meinst du, weil ich kein Fernsehen gucke? Ich kenne keinen Menschen, der Fernsehen guckt. Ja, aber das hatten wir ja schon mal. Du musst doch immer auf die Altersstruktur achten. Was ist eigentlich dieses Sat.1? Davon hört man manchmal. Da hast du doch mal gearbeitet. Das mit dem Ball, wo der Ball immer so durch die Gegend fliegt. Ach so, da wo wir mal Spaß hatten. Ja, ich erinnere mich. Kennst du noch Superball? Ich kenne tatsächlich, das war das Spiel, Telespiel. Also über das Fernsehen. Auch im Frühstücksfernsehen, ne? Ach nee, links, rechts. Das war Superball, ne? Ja. Ja. Ja. Superball. Und der goldene Schuss, ne? Wie hieß das, der goldene Schuss? Nein, der goldene Schuss ist noch aus den 70er Jahren, das ist richtig alt. Aber das können wir nicht wissen. War das nicht der goldene Schuss auf Sat.1 war doch auch, wo. War das der goldene Schuss? Also nee, allein, ich kenn doch. Allein das ist was ihr meint, ist das goldene Blatt. Nein. Und das ist keine Spielshow, sondern das ist eine Zeitschrift für Damen. Der goldene Schuss liegt immer bei Frisuren. War eine 90-minütige Spielshow im ZDF. Also allein schon, dass die Sendung der goldene Schuss heißen darf. Da könnte man auch irgendwas anderes verstehen. Damals war Zeit das noch gewesen. Nicht so vorbelastet, genau. Diese Begrifflichkeit. Ja. Nee, ich meine tatsächlich auf Sat.1 das. Doch, das ich hab's hier. Mit Hugo und Egon Balder, der goldene Schuss. In Sat.1. Okay. Und da hat man nämlich auch am Telefon gesagt, links, links, rechts, rechts, rechts und dann und schießen. Okay. Oder irgendwie so. Und dann gab es doch auf Kabel 1 dieses Hugo, ne? Kennst du noch? Ja. Diese Figur, wo du auch am Telefon steuern musstest? Ja. Vorher gab es aber noch dieses Tele... Ach, wie hieß das? Ey, die guten alten Ihr Zeiten. Habt zu viel Zeit vorm Fernseher verbracht. Ich dachte, ich hätte irgendwie schon viereckige Augen, aber ihr seid ja noch ein Zacken schärfer. Wir wurden da großgezogen im Fernseher. Der Spruch... Ja, ich doch auch. Ja, der Spruch ist gut, Marc, ne? Weil wenn man guckt, was Leute heute alles bei Netflix einsaugen, dann müsste man den Spruch ja irgendwie auf die heutige Zeit ummünzen. Nicht, ihr habt zu viel Fernsehen geguckt, sondern ihr guckt zu viel Netflix oder so. Wie hieß denn das, wo man durch dieses Labyrinth gelaufen ist? Durch das Labyrinth? Bitte? Ja, da hast du auch eine Figur gesteuert, hast gesagt, ja, dann musst du die so lang gewatschelt, so in so Pseudo-3D-Grafik, links und rechts Wände und dann musst du sagen, okay, nach links. Das war doch, das war doch im ZDF und der ist hat immer irgendwelche Türen aufgemacht, ne? Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. ZDF, dies. Ich habe erst angeschaltet als Qualitätsfernsehen. Und wahrscheinlich unsere Zuhörer zu Hause jetzt so, ja, na klar, das war doch das und das. Telespiel, heißt das nicht das Telespiel? Keine Ahnung. René kriegt's raus. So, Kommen wir nun wieder zu etwas Angenehmerem. Wir haben uns 2 Wochen darüber Gedanken gemacht, wie diese Sendung hieß, Mensch. Ja, und wir sind nicht drauf gekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Marc, los, erzähl, was hast du denn Tolles erlebt in den 2 Wochen? Oder war es beschäftigt war also fertig? Wir haben jeden Tag einen Zitronenfalter auf dem Balkon. Und das liegt nicht daran, dass wir da offensichtlich irgendwie Blumen drauf haben, die die Falter so anziehen. Nein, die kommen direkt aus unserem Balkon. Die schlüpfen hier. Also wir müssen tatsächlich irgendwelche von diesen Gartenblumen, die wir in unseren Blumenkästen ausgesät haben, da muss irgendetwas drunter gewesen sein, was diese Zitronenfalter angezogen hat und die haben dort irgendwie Eier gelegt. Mhm. Wir haben überhaupt nicht bemerkt, dass sich da Raupen entwickelt haben und derer nicht wenige. Und wenn die sich fett gefressen haben, Raupen vom Zitronenfalter sind grün, zwischen 2 und 3 Zentimeter lang. So 2-3 Millimeter irgendwie Durchmesser. Und dann, wenn die sich vollgefressen haben, dann kommen die raus, haben sich bei uns dann immer auf den Balkon irgendwie fallen lassen und haben sich dann vom Licht wegbewegt, bei uns an den Gartenmöbeln irgendwo eine dunkle, gemütliche Stelle gesucht. Und was weiß ich, 2 Wochen später sitzt du auf dem Balkon, trinkst irgendwie morgens ein Käffchen oder einen Tee in meinem Fall. Und auf einmal merkst du, Moment, aber da sitzt doch schon wieder so ein Falter. Und dann haben wir einen tatsächlich ja, schon fast dabei beobachtet, wie er gerade am Schlüpfen war. Mhm. Oh. Ist das ein Phänomen, das jetzt hier lokal sehr begrenzt ist? Oder sagt ihr, nee, also dieses Jahr haben wir voll die Schmetterfinken, die Schmetterlinge, so wie wir im letzten Jahr die gesprochen haben über die Stinkwanzen und ein paar Jahre davor über die Marienkäfer. René, bitte. Ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht und zwar... Mit einem Vogel. Nee, aber pass auf, jetzt wird's ein bisschen mysteriös. Und zwar haben wir einen Sonnenschirm auf dem Balkon und beim Aufspannen fiel so ein kleines Ballen trockenes Gras. Nest. So ein kleiner, handgroßer Ballen trockenes Gras raus und der war voll mit kleinen Grashüpfern. Ah. Und dann haben wir gedacht, was ist das? Haben das dann wir haben noch so ein von so einem Urzeitkrebsen, so ein kleines Plastikbecken, haben es erstmal reingelegt, dachten, dann sollen die groß werden in Ruhe und dann lassen wir die frei. Aber irgendwie, die waren auch, haben sich nicht bewegt. Dachte ich, vielleicht sind die in Starre vor Angst oder so. Also dann dachten wir, okay, die sind wahrscheinlich tot, haben die weggemacht. 4 Tage später spannen wir einen Schirm aus, fällt das wieder raus. Dann habe ich recherchiert, also habe das wieder dann in dieses Becken getan, habe recherchiert und dann Grashüpfer machen kein Nest. Was könnte das sein? Welches Tier tut in eine Sonnenschirmritze innerhalb von 4 Tagen ein fast Hand, also das passt in die Handfläche rein, trockenes Gras und dann so 10, 15 Heuschrecken drin. So ganz kleine. Ja, ein Vogel. Habe ich auch gedacht, ein Vogel ist aber Quatsch, weil Vögel machen sowas nicht. Heuschrecken machen keine Brutpflege. Ich habe im Internet recherchiert, habe tatsächlich dieses Phänomen gefunden, aber ohne Erklärung. So, jetzt zwischenzeitlich hatte ich das da drin und dann dachte ich so, okay, gehst du nochmal in die tiefere Recherche und parallel zu meiner Recherche war eine fette Made in diesem Terrarium mittlerweile und ich habe herausgefunden, dass es eine Grabenwespe ist, das ist jetzt erstmal keine Spezies, keine konkrete, aber Grabenwespen sammeln Grashalme, machen die in Röhren rein, also meist auch auf Balkonen, irgendwo, wo Röhren sind, Breite, machen die diese Grashalme rein, dann betäuben die Grashüpfer kleine, stechen die, dann sind die betäubt und dann fliegen die in diese Nester rein, die sie gebaut haben und legen auf jedes ein Ei. Und das Ende vom Lied war, dass ich den stahlblauen, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich den Namen richtig, ja, es ist der stahlblaue Grillenjäger. Könnt ihr euch mal angucken. Nie gehört. Das ist eine Grabenwespe, sieht nicht hübsch aus. Das ist so eine, also ist ein schwarzes, langes Insekt, sieht aus wie eine fliegende Ameise. Ist auch harmlos. Genau, und die, und das ist das Krasse, da gibt es Fotos, wie die mit so einer toten Heuschrecke im Gepäck fliegt die dann einfach zu ihrer Sammelstelle und legt das dann da rein. Knaller. Ja, Wahnsinn. Aber war ein Mysterium. Ich habe mich aber gefreut, es auflösen zu können. Und das zweite Mysterium haben wir jetzt auch aufgelöst, weil das erste, die Sendung, von der Stefan und ich sprachen, hieß das Glückstelefon. Ich habe gerade einen Link geschickt, der wird wahrscheinlich auch in den Shownotes sein. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Jahr das war, aber so waren Call-In-Sendungen mit Computerspielen in den späten 80ern, würde ich sagen. Ja, danke, René. Gut, ja, das war jetzt meine Erfahrung zu deinem Insektenerlebnis. Ja. Aber damit noch nicht genug. Ich berichtete letztes Mal davon, glaube ich, mich daran zu erinnern, dass das mit dem Tanzen bei uns ein bisschen schwieriger geworden ist. Man erinnert sich, wir tanzen Disco Fox. Und falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, wir waren an einem Kipppunkt angelangt. Wir hatten das Gefühl, also wenn sie jetzt da versuchen, uns noch mehr Tanzschritte beizubringen, dann muss ich ein paar andere aber vergessen, weil so viel Platz ist da oben nicht. Ja, und dann hatten wir tatsächlich irgendwie 2-3 Sitzungen miteinander gehadert und dachten so, mein Gott, wie war das denn letzte Woche, die Woche davor? Also ich dachte schon, ich habe den ganzen letzten Monat irgendwie vergessen. Aber die Melanie, unsere Tanzlehrerin, hat den Ball dankenderweise aufgenommen, hat das alles nochmal wiederholt und ich darf vermelden, mittlerweile geht's wieder. Tanzen geht wieder. Schön. Das ist doch mal eine Meldung. Ja. Genau. Kann denn Tina jetzt auch tanzen oder darf sie erstmal nicht tanzen? Die hat jetzt... Eieiei, das ist eine gute Nachfrage. Wir haben morgen am Donnerstag wieder eine Stunde bei der beim Tanzstudio im Süden. Mhm. Tina wird mitkommen, aber sie kann oder sie soll momentan erstmal nicht. Ja. Also nächste Woche werden wir wieder gemeinsam über die Tanzfläche schwufen, aber morgen muss er sich erstmal schon. Für die jungen Menschen an den digitalen Empfangsgeräten, die Tina, die hat Tanzverbot. Tina hat heute Tanzverbot. Tanzverbot. Stefan, Hausaufgabe für dich, Tanzverbot googeln. 1. Mai. Nein. Tanzverbot YouTube, einfach mal googeln. Okay. Ist ein YouTuber, ich verrate es dir, ist ein YouTuber. Ach so, ne, wo soll ich denn das wissen? Aha. Der ist Tanzverbot. Der hat mit Sido zusammen was gemacht. Aber René ist auch so von der Sprache, ne? Tanzverbot YouTube googeln. Da bräuchte ich doch nicht googeln. Nee, du, dein YouTuber googeln, wenn du kannst. Oh Gott. Dein YouTuber googeln. Jetzt wird es nicht einfacher. Nein, also. Mein lieber Herr Doktor Tanzverbot, ja? Ich sehe gerade sehr, sehr viele Bilder von dir hier bei Google. Aha. Ja, wie sage ich's? Also entweder, vielleicht äußere ich mich am besten gar nicht dazu. Das war, auf Twitch gibt's das auch. Ich bin ganz ehrlich, es gab mal eine Zeit, da war Tanzverbot gucken sehr bemitleidenswert. Das ist ein Berliner, glaube ich sogar, weil man hätte ihn eigentlich die Kamera wegnehmen müssen. Der hat Videos gemacht. Die Jüngeren unter euch erinnern sich. Aber Sido hat Gefallen in ihm gefunden, offenbar, und hat mit ihm zusammen, glaube ich, unter anderem dieses Angeln-Dings gemacht. Angeln-Dings? Ja, hier diese Angelsendung oder so. Ne? Das Dings. Angeln. Also Sido und Tanzverbot sind zusammen, ohne sich füreinander zu schämen, in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das ist ja gut. Gut. Jetzt kennt ihr ihn auch, Tanzverbot, ein Stück YouTube-Geschichte. Haben wir es mal gehört. Also ganz dunkel dämmert es bei mir. Kann sein, dass wir das schon mal... Er hat eine eigene Seite bei Wikipedia. Ach, dann hat er es geschafft. Wirklich? Haben wir auch eine eigene Seite? Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe da noch keine, ihr beide auch nicht, unser Podcast auch noch nicht. Da müssen wir noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das, genau, dann, das ist der Durchbruch dann. Der hat doch YouTuber. Tanzverbot, a German YouTuber with over one. Achso, ich bin in Wikipedia Englisch. Ja, warum? Immer DE dahinter eingeben oder Deutsch. Ich hab's doch gegoogelt. Tja. Mein Google ist kaputt. Googeln, das kann eben auch nicht jeder. Muss man einfach mal so kolportieren. Ja. Eben. So, kommen wir zum nächsten Thema. Oh Gott, das geht ja hier Schlag auf Schlag, wie in der Tagesschau. Das geht hier Schlag auf Schlag, weil das waren wirklich zwei pickepackevolle Wochen. Dann würde ich doch mal sagen, du berichtest mal von einem Event, was leider schon vorbei ist, wo unsere Hörer dies Jahr nichts mehr von haben. Und ui, jetzt mit Ansage. Danach kann alles ich ja klar, von einem okay. Event berichten, was noch kommt. Ah ja, genau. Und zwar das Rocktreffer. Das hatte ich hier auch extra angekündigt. Mhm. Und wer wie ich am Samstag dort war beim Rocktreff, das ist auch für Newcomer, was ist das? Volkspark Mariendorf. Jedes Jahr kostenfrei, familienfreundlich, sehr rockig. Und ich treffe mich da eigentlich immer mit Hinz und Kunz jedes Jahr. Und es geht immer Freitag, Samstag, Sonntag und diesmal war ich am Samstag da, das ist eigentlich immer so mein Tag. Und das wurde abgebrochen. Ich war vielleicht eine gute Stunde da, lass es maximal zwei gewesen sein. Dann hieß es, ja, also der Veranstalter muss die Sache hier abbrechen, weil der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung ausgegeben und wir können hier euch nicht schützen. Also ich hatte im Off schon mit René und Stefan mich eingehend darüber unterhalten. Und ich persönlich bin der Meinung, in den vergangenen Jahren gab es schon deutlich schlimmere Wetterkapriolen und das haben wir alles da gut überstanden. Meine Vermutung ist, dass es im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft, die ja geradezu angegangen ist, da irgendwelche neuen Regeln oder Gesetze gibt, die dazu geführt haben, dass die Fanmeile ja auch das eine ums andere Mal geschlossen wurde und dass das, was beim Rocktreff jetzt passiert ist, dass das sozusagen auch eine der Auswirkungen ist, dieser neuen Regelungen. Genau kann ich das dann nicht sagen, aber René hebt schon den Finger. Ich möchte dazu was sagen, Marc. Ja, bitte. Veganes Schokoeis. Nein, ich wollte dazu sagen, du solltest eigentlich dankbar sein, du gehörst zu den Überlebenden. Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Ja, hätte. Fahrradkette. Ja, ich kann Marc da ein bisschen unterstützen, weil ich habe mir natürlich auch die Frage mitgenommen und ein bisschen recherchiert. Ja. Das Problem sind ja die Unwetterwarnungen. Ne? Also der DWD gibt offizielle Unwetterwarnungen. Der Deutsche Wetterdienst, kurz DWD. Genau, in verschiedenen Ausprägungen. Ne? Es gibt ja verschiedene Warnstufen von... Ausprägungen schreibt man... Entschuldigung. Ja, wie schreibt man das? Sieg doch nicht. Okay. Bin ich Schaffner oder was? Und die Statistik zeigt, dass tendenziell die Anzahl der Unwetterwarnungen von Jahr zu Jahr steigen. Also das unterstützt natürlich auch so ein subjektives Gefühl, dass wir heutzutage öfter oder noch mehr so eine Fälle haben als früher. Das hat heutzutage zur Folge, dass wir den Eindruck haben, dass natürlich immer mehr oder oftmals dann Veranstaltungen abgebrochen werden. Ne? Also ich kann mich hier erinnern, bei mir in Marzahn um die Ecke, die Seilbahn in den Gärten der Welt oder die zu den Gärten der Welt gehört, sobald irgendwie eine großartige Unwetterwarnung kommt, steht die still. Die wird dann, da wird auch öfter das geschlossen. Tierpark haben wir alles schon erlebt, ne? Aber erst ab einer bestimmten Gefahrenstufe. Und um deine andere Frage zu beantworten, es gibt keine allgemeingültigen gesetzlichen Bestimmungen dazu. Also das habe ich nämlich auch versucht rauszukriegen, aber da gibt es nichts. Und das Ganze, die Entscheidung liegt halt meist beim Veranstalter und natürlich zusammen in Absprache mit den Behörden und möglicherweise der Polizei. Und du hast das Beispiel Europameisterschaft genannt. Das ist natürlich ein Groß-Event. Ne? Hat man natürlich noch mehr Leute, die da drauf sind auf dieser Fanmeile und die zu betreuen sind und deren Sicherheit zu sorgen ist. Also ja, das ist, weiß ich nicht. Und ich finde es auch so, wie du das sagst. Also ich verstehe es manchmal auch nicht immer. Aber das Problem ist halt, dass Gewitter manchmal ja auch vorbeiziehen. Und dann war es gar nicht so schlimm. Ne? So wie du jetzt auch von deinem Rockfest berichtet hast. Aber der Wetterdienst sagt ja auch immer, man kann es nicht so exakt vorhersagen. Man kann es zwar genauer vorhersagen als früher, aber trotzdem noch nicht ganz exakt. Tja, wie können wir es zusammenfassen? Ist aus den sind sämtliche Veranstalter jetzt zu Muschis geworden? Nee. Um es mal sehr plakativ irgendwie zu formulieren. Oder liegt es einfach nur daran, dass es einfach mehr Unwetterwarnungen gibt? Ich glaube, das DWD? Ich glaube, sie sind verantwortungsbewusst einfach. Ja. Weil ich stell dir vor, es läuft andersrum. Die sagen die Veranstaltung dann nicht ab oder brechen die nicht ab. Und dann schlägt das Unwetter dort ein. Es gibt Verletzte. Dann hat der Veranstalter dann nämlich die A-Karte. Ja. Also dann wäre es wie immer. Und dann hätte ich gesagt, ja, never change a running system. Ja, also hat in der Vergangenheit funktioniert. Ich sehe ehrlich gesagt momentan nicht ein. Und das hat nichts mit Altersstarrsinn oder so zu tun. Also ich sehe es momentan nicht ein, warum man da jetzt so übervorsichtig Ich war mal in folgender Situation. Ich habe mir drei Kinder geschnappt, wollte in den Wald. Und der Wald ist abgetrennt von einem freien Feld, das man überqueren muss, was ungefähr 5 bis 10 Minuten dauert, mit Kindern darüber zu laufen. Ja. Und ich kam im Wald an und dann zog ein Unwetter auf und richtig mit Gewitter und allem, also wirklich so volles Programm. Und jetzt dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Bleibe ich im Wald? der übrigens von Totholz nur so wimmelte. Also ganz viele Bäume, die, also um den Wald kümmert sich niemand, Gott sei Dank. Deswegen ist er sehr naturbelassen und ein schönes Biotop. Aber bei Unwetter, starkem Wind und Gewitter doch dann nicht so die beste Wahl. Und jetzt dachte ich, was mache ich? Renne ich übers Feld mit den Kindern, was ja noch gefährlicher ist, oder bleibst du im Wald? Was würdest du machen, Marc? Ich bin da ehrlich gesagt auch etwas hin und her gerissen. Also erstmal so eine toten Bäume, die haben für mich immer sofort etwas wie, oh, guck mal, der Baum, der ist hier so zerrissen, der ist hier umgefallen von alleine, da ist bestimmt der Blitz eingeschlagen. Braucht nicht. So, und jetzt ist die Frage, wo ist es tatsächlich gefährlicher? Also im Wald, okay, also da wirst du vielleicht nicht ganz so nass. Du sagst, auf dem freien Feld ist es definitiv noch gefährlicher, weil eben nichts höher oder größer ist um dich herum als du selber. Die Bäume könnten das abfangen. Aber ob dir das im Ernstfall tatsächlich hilft, dass es in den Baum einschlägt, weil wenn der Baum nicht mindestens 100 Meter weit weg ist, kann es sich trotzdem mit Leidenschaft ziehen. Ich glaube, da treibst du den Teufel mit dem Beelzebub aus. Ich würde vermutlich aber auch im Wald bleiben. Ja. Dann hast du ja noch das Problem, wenn Wasser in der Nähe ist, ne, oder du vielleicht gerade auf dem Boot bist und dann kommt so eine Unwetterwarnung, ne, da solltest du schon ernst nehmen. Auch so ein Thema, ja. Gut, aber bei Bootfahrt ist ja wichtig, das wisst jeder Bootsfahrer weiß es, Wetter ist eine Sache, die bei Bootfahren immer im Auge zu haben ist. Absolut. Aber dann sag doch nochmal, wenn ihr jetzt schon von Gewitter gesprochen habt, nennt doch nochmal die, ich sag mal jetzt drei wichtigsten Sachen, die man beachten muss bei einem Gewitter. Warte mal, willst du denn erstmal wissen, was ich gemacht habe? Ja, gerne. Wie ging's aus? Ich habe die Chancen aufgeteilt. Ich habe gesagt, zwei Kinder bleiben im Wald und zwei rennen übers Feld. Und du hast wenigstens einer überlebt. Ja. Nein, ich habe tatsächlich mich entschieden für den Wald, weil ich dachte, das Feld ist keine Option, weil das ist so frei. Da bist du selbst mit 1,20 Meter das höchste Objekt im Umkreis von. Okay. Kleines Addendum zu dem, was René gesagt hat. Ich wäre mit den Kindern vermutlich genau auf der Baumgrenze gelatscht. Direkt zwischen Feld und Wald. Hätte uns nur nicht nach Hause geführt, weil das war tatsächlich. Ah, schade. Ja. Schade. Weil es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man freien Blick auf die vielen Blitze hat. Ja. Das ist natürlich ein Naturschauspiel, das möchte man nicht verpassen. Naja, seitdem habe ich kein Sorgerecht mehr, aber alles gut. Du, wer das eine will, muss das andere holen. Ja. Da musst du durch. Und zu Stefan, die drei wichtigsten Sachen, die man beachten sollte bei Gewitter, also von zweien weiß ich, Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen. Und ich glaube, das ist Quatsch, René. Ja, habe ich heute gerade erst das Thema gehabt. Ich kann jetzt nicht die Kompetenz der Person, die mir das erzählt hat, einschätzen, aber es hörte sich brauchbar an. Also das ist Quatsch. Vertraust das du kommt wohl daher, dass, dass man wohl einen Blitzeinschlag in Buchen nicht so sieht wie in anderen Bäumen. Deswegen könnte es unter Umständen bei dem nicht modernen Menschen den Eindruck erweckt haben, dass die Buche sicher ist. Genau. Naja, und auf jeden Fall natürlich den Regenschirm mal zur Seite legen und hinhocken, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Weißt du, Stefan, es ist ja nur wichtig, dass irgendjemand größer ist als du. Stimmt. Und der hält den Regenschirm. Kennst du den Witz mit den zwei Typen, die in der Wüste sind und dann sehen die vor sich so einen Löwen und dann bückt der eine sich und macht seine Schnürsenkel zu und dann sagt der andere, meinst du, dass du schneller rennst als der Löwe, wenn die Schnürsenkel zumachst? Und er so, ich muss doch nur schneller rennen als du. Genau. Wo ist es? Ja, spannend. Also, wie gesagt, ich möchte heutzutage bei einem Gewitter auch nicht draußen sein. Immer gut, wenn man die aus der Ferne erlebt. Ja, kann man machen. Na. Möchtest du noch was zum Rockfest in Mariendorf? Rocktreff. Das Rocktreff, naja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nur eine Band, die ich gesehen habe. Ich glaube, das war die erste Band, die am Samstag auftrat. Ich habe noch das Programmheft hier. Von denen war ich gleich ziemlich angetan. Und zwar Five Peeps and the Battery. Und ich musste feststellen, das ist ja eine Veranstaltung hauptsächlich für Newcomer, ja, dass sie sich dann irgendwie mal ausprobieren. Aber die haben schon einiges an Musik rausgebracht. Ich habe da einfach mal geguckt oder bei YouTube geguckt und da findet man so einiges von denen. Also mir hat es gefallen, wer sich da draußen für Musik interessiert, will vielleicht mal reinhören bei YouTube. unter dem Begriff, oder besser gesagt unter dem Bandnamen, Five Peeps and the Battery. Mhm. Und natürlich schon mal vormerken, nächstes Jahr vermutlich auch Anfang Juli, ne? Wieder. Das Rocktreff findet jedes Jahr statt. Und schon mal vormerken, mit Referenz zu Johannes. Jetzt habe ich ihn falsch abgekürzt. Hannes oder Johannes. So. Wenn ihr Five Dingsbums Battery jetzt so hier bewerbt im Podcast, dann kann es sein, dass die nächste Woche, nächstes Jahr nicht mehr auf dem Rocktreff spielen, sondern im Olympiastadion. In der Uber-Arena. Im Olympiastadion. Da drunter machen sie es dann nicht mehr. Genau. Alles klar. In den Shownotes findet ihr noch den Link zur Folge 116. Wir wollen den Euro zurück, denn da hat Marc berichtet, wie es letztes Jahr war. Ah. Sehr bist du gut vorbereitet. Okay. Ja, also bin ich, ne? Ey, du bist ja die wandelnde, irgendwas ist da immer, Enzyklopädie. Dankeschön. Ja. Unglaublich. Oder hat dich die App dabei unterstützt, die neue IDI-App? Das kann sie noch nicht, das kommt noch. Ja, das kommt aber ganz schön bald. Ja. Dürfen wir uns drauf freuen. Genau. Ich würde ganz gerne mal wieder was erzählen zu kleinanzeigen.de. Ach, okay. Aber keine Sorge, das ist jetzt nicht wieder, Marc rastet völlig aus, weil die ganze Welt scheiße ist. Sondern diese Geschichte geht gut aus. Mm. Also, wir haben 4 Monate lang ununterbrochen, also immer etwas inseriert, eine Bügelpresse. Also ich habe dann zu Tina gesagt, ja, lass doch einfach auslaufen, irgendwie nach 6 Wochen und dann stellen wir es wieder ein, weil wenn du die Anzeige neu einstellst, dann bist du in den Suchergebnissen wieder ganz weit richtig vorne. Richtig. Nö, sagt sie, einfach verlängern. Und nach 4 Monaten hat sich tatsächlich endlich mal jemand gemeldet. Oder besser gesagt, das war dann das dritte Mal, dass sich jemand gemeldet hat. Bei den ersten beiden Malen war das der ganz normale Wahnsinn. Es wurde gefragt, ob das Gerät noch da ist. Ja, sonst wäre die Anzeige weg. Es wurde gefragt, ob man am Preis noch was machen kann. Da steht Festpreis, aber was bist du denn bereit zu zahlen? So und so viel. Ja, okay, geht in Ordnung, kommt vorbei. Und danach still ruht der See. Sprich, der potenzielle Interessent ward nie wieder gesehen. Aber Interessent Nummer 3 war dann doch tatsächlich etwas seriöser, hartnäckiger und man verabredete ein Treffen. Also es war ein Samstag, wo es dann hieß, ja, wir sind dann morgen zu 13 Uhr da. Man muss dazu sagen, die Leute reisten aus Mecklenburg-Vorpommern an. Wegen einem Bügelbrett. Wegen einer Bügelpresse, einer elektrischen. Aber sie hatten noch irgendwie einen anderen Termin in Berlin, deswegen konnten sie das Unangenehme mit dem Unnützen verbinden, keine Ahnung. machten sich auf den Weg und wir haben dann nochmal nachgefragt, ja, werdet ihr es denn zeitlich schaffen? Und dann kam keine Antwort. Das ist so komisch. Naja, und 13 Uhr, die verabredete Zeit, kam und ging. 14 Uhr kam und ging. 15 Uhr, 16 Uhr, muss ich euch nicht sagen. Und wir so, also einerseits, das könnte jetzt wieder so eine Mörderverarsche gewesen sein. Okay, Arschbacken zusammenkneifen und nochmal neu inserieren, gutes. Oder besser gesagt, die Reservierung wieder rausnehmen, auf den nächsten Interessenten hoffen. Oder aber, weil es ja so seriös klang, möglicherweise ist denen was passiert Reise. Oh. Nicht, dass sie einen gegebenenfalls tödlichen oder zumindest gefährlichen Unfall hatten. Marc packt gleich voll aus. Gleich der Super-GAU. Also wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Oh, jetzt kriege ich hier einen Anruf, aber da kann ich jetzt leider nicht rangehen. Liebe Grüße an Steven, meinen Lieblingsneffen, aber ich kann momentan leider nicht mit dir telefonieren. Das tut und du warst heute in unserer Sendung. Herzlichen Glückwunsch, Steven. Ja, da kannst du den Leuten tausendmal sagen, was ich zu der Zeit Podcast-Aufzeichnung habe. Du sollst habe. Den Leuten... Aber nicht, dass er sich Sorgen macht. Ich werde ganz kurz rangehen und... Das verstehe ich. Schon aufgelegt. Also Marc, ich rufe vor der Sendung immer mein komplettes Telefonbuch an. Ja. Und sage Bescheid. Natürlich. Ich sage auch Bescheid, wenn ich auf Klo bin. Es gibt Leute, die machen sich Sorgen, wenn man nach 5 Minuten nicht am Telefon... Wenn der blaue Haken nicht bei WhatsApp beantwortet wird. Innerhalb von 5 Minuten. Also ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, wo er stehen geblieben war. Ja. Er hat offenbar eine Bügelpresse verkauft und hatte sich Sorgen gemacht um die anreisenden Käufer, die extra aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, um nicht die Bügelpresse zu sehen, sondern um Marc zu sehen. Hm. Kann man verstehen. Ja, also die Geschichte wird dann doch noch ein bisschen lustiger, weil am Sonntag kamen sie, wie gesagt, nicht. Das war natürlich auch so ein bisschen blöd, weil wir uns dann extra zeitlich ein bisschen freigeschaufelt hatten. Aber okay, wir hatten einen Tag eh nicht so viel zu tun. Aber Tina hatte dann auch noch Geburtstag. Und das sollte sich dann aber noch als Vorteil herausstellen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie ihren Geburtstag komplett sausen lassen, nur weil wir da auf einen potenziellen Inserenten gewartet haben. Na jedenfalls am nächsten Tag, Tina ist bei der Arbeit. Ich hatte morgens einen Termin, habe dann ein bisschen gearbeitet, musste dann nochmal zu einem anderen Termin und wollte auch von diesem zweiten Termin aus dann ins Büro fahren und bin bei meinem zweiten Termin und stelle dann fest, Moment, mir hat der Inner geschrieben bei eBay Kleinanzeigen und da heißt es dann, naja, 13 Uhr schaffen wir nicht, aber 13:30, weil die Autobahn ist ziemlich voll. Ich so, das ist ja hochinteressant. Ist ja völlig kontextfrei, man kann das überhaupt nicht bewerten. Mit Tina Rücksprache gehalten und weil ich dann zurückgeschrieben hatte, naja, also eigentlich waren wir für gestern verabredet und nicht für heute, aber wir versuchen mal, irgendwas zu machen. Tina, wann bist du denn wieder zu Hause? Hat sie gesagt, ja, die und die Uhrzeit. Und ich so, ist vielleicht ein bisschen zu lang. Und vor allen Dingen, die haben dann schon wieder nicht geantwortet. Also bin ich dann vom zweiten Termin doch wieder nach Hause gefahren. Das war auch ganz gut, weil eine Viertelstunde später waren sie dann da. Hm. Ein älterer Herr, 77 Lenze zählend, seine nur wenige Jahre jüngere angeheiratete Dame, stand dann da und ja, sind jetzt da, wir wollen uns gerne das Gerät angucken. Ich sage, ja, ist ja schön, dass Sie hier sind und schön, dass Ihnen nichts passiert ist. Wieso, was soll uns denn passieren? Ja, wir waren für gestern verabredet. Und dann fing die Frau auch gleich an zu wettern. Ich habe dir doch gesagt, wir wollen nicht Sonntag fahren, sondern erst Montag. Hast du falsch reingeschrieben? Naja, sagt er, ich mache das zu Hause immer am Laptop und auf dem Handy, das ist mir alles zu klein, das kann ich ja nicht sehen ohne Brille, das mache ich nicht. Also die Leute konnte man gar nicht erreichen. Er hatte zwar dann da eine Festnetznummer irgendwie angegeben von seinem Heimatort, aber ja, der hilft mir natürlich auch nicht, wenn sie schon auf der Autobahn sind. Die Dame und der Herr haben sich dann wortreich entschuldigt für das Verwechseln des Datums und dass Tina am vorherigen Tag Geburtstag hatte, war gut bei den dann doch noch stattfindenden Preisverhandlungen, weil die Dame guckte sich das Gerät eingehend an. Wir wollten ursprünglich 49 Euro und sie sagte, naja, wegen der ganzen Fahrerei, weil wir so einen weiten Weg hatten, gebe ich Ihnen 40. Woraufhin ich weltmännisch aber bestimmt sagte, ich gebe sie Ihnen für 49. Denn meine Frau hatte gestern Geburtstag und wir haben den ganzen Tag auf sie gewartet. Hm. Ha! Die Geschichte ging gut aus, die Bügelpresse ist weg, die Herrschaften sind hoffentlich wieder gut nach Hause gekommen. Bitte rufen Sie nicht mehr wegen der Bügelpresse an. Die Bügelpresse ist nicht mehr verfügbar. Wir haben nur noch null Bügelpressen. Wir können auch nicht zurückgegeben. Vielleicht kommen wir kriegen vielleicht noch im Laufe des Tages welche rein. Also dranbleiben. Vielleicht sind am Ende der Sendung wieder zwei Bügelpressen da. Jetzt war sie 49 Euro. Wenn sie jetzt nochmal reinkommt, dann geht sie für 19 Euro hier weg. Aber nur hier und nur heute. Genau. Heute ist übrigens der 24. Juli 2024. Ja. Gleich schlägt der Hotbutton wieder zu. Gleich haben wir den nächsten. Nein. Oh, Jungs. Gut. Zum Glück haben wir mich in der Sendung, der heute ein bisschen thematisch durch und dadurch führt. Stefan, uns ja die Themen. Stefan, kannst du mal bitte die Bügelfresse halten? Wahnsinn. Nein, dann leg ich mal jetzt los. Ich habe nämlich zwei Tipps, zwei Berlin-Tipps. Berlin-Tipps? Der Berlin-Podcast. Ne? Der meiste auch noch. Der meiste sogar, ja. Genau. Machen wir kurz und knapp. Für Fans, Marc hat schon gesagt, oh nee, das ist ja langweilig. Es gibt eine neue Attraktion. Nämlich im Hotel Park Inn gibt es das High Swing Berlin. Die höchste Schaukel Europas in 120 Meter Höhe. Für rund 25 Euro kann man dort ein bisschen rumschaukeln. Über dem Alexanderplatz. Mal kicken. Vielleicht mache ich es irgendwann mal. Und René, ich kann dir sagen, deine dir nahestehende Mitbewohnerin hat auch überlegt, ob sie das mal macht. Echt? Und dann nachher aber nicht heulen, weil es zu hoch ist. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, also mich müsste man mit einer Waffe bedrohen, bevor ich das mache. Ja. Bei mir müsste man das ähnlich machen, wie die stahlblaue, wie der stahlblaue Grillenfänger es macht. Man müsste mich betäuben und dann dahin den Kran da hochziehen. Genau so ist es. Ne? Ja, aber gut. Bitte erst weg, wenn wir wieder unten sind. Also wird auch auf Instagram, gibt es viele Influencer, die getestet haben und promoten und So, warte mal, wir machen ja hier nichts ohne Geld. Ja? Was kostet der Spaß? 25 Euro. Oh, das war vor zwei Minuten erzählt hatte. Einmal. Ja, für 25 Euro, da gehe ich doch lieber zum Downstairs Comedy Club. Mal. Einmal schaukeln, 25 Euro von da oben. Ich glaube, das ist ein paar Minuten, eine halbe Stunde oder so bist du da oben. Irgendwas war da. Ja, das ist ja ein krasser. Also, das finde ich günstig. Ich glaube, Bungee Jumping. Na, es gab ja vorher. Kostet eine Uni oder so, ne? Diese Attraktion, ja, das ist toll. Da gab es die Attraktion, wo du so runter. Ja, Base Walking oder Base Jumping. Das heißt, wie heißt denn das? Running, House Running. Genau, richtig. Ne? Ja, und was kostet das? Das war teurer. Ich kann aber, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, aber es sieht eher nicht so aus, ne? Durch die Schaukel jetzt. Wer weiß. Genau. Und das nächste ist ein Tipp für August. Ganz wichtig. Ich als Eisenbahnfan habe es mir im Kalender notiert. 100 Jahre Berliner S-Bahn wird da nämlich gefeiert. Vom 8. bis 11. August, also merken. Da gibt es zum Beispiel Sonderfahrten mit historischen Zügen, Führungen, bisschen Kulturprogramm. Die Fahrten muss man natürlich bezahlen, da muss man sich um Tickets kümmern, die sind sehr begehrt. Aber ansonsten gibt es viel Kostenloses, Veranstaltungen, also schön die Augen offen halten in den Medien oder auf der Seite von berlin.de gibt es auch eine extra Seite, verlinken wir in den Shownotes dazu, könnt ihr euch informieren und vielleicht ist ja was Schönes dabei an diesem Wochenende für euch. Was kostet? Achtung, Achtung, 8.8. bis 11.8.2024. So ist es. Bahnfahrt. Ja. Mit der in Berlin, Berliner S-Bahn. Was kann man da gucken? Ja, da gibt es Informationen zur Geschichte. Die Züge. Ja, und dafür muss man Geld bezahlen? Na, wenn du damit fahren willst. Die fahren ja auf echten Strecken. Ja. Du darfst ja nicht vergessen. Kannst doch neben der Strecke stehen und winken. Die alten Züge sind ja durch Ehrenamtler, durch Museumsvereine aufgepäppelt, dass die überhaupt fahren können aktuell. Ja, ne? Das also, ist ja schön. Und da zählt natürlich ganz, ganz oft jeder Cent. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat damals einen S-Bahn-Waggon gekauft. Für? Ich habe keine Ahnung, kleiner vierstelliger Betrag. Mhm. Und der steht jetzt einfach irgendwo. In irgendeinem Vorgarten vielleicht. Ich nehme an, das steht noch irgendwo auf dem Bahngelände. Ich weiß nicht. Also ich habe ihn leider seit Jahren nicht mehr gesprochen. Mhm. Aber da stellt sich wirklich die Frage, was macht man mit so einem Waggon? Schiebt man sich den in seinen Kleingarten, wenn man eine Parzelle hat? Darf man das überhaupt? Bitte? Darf man das überhaupt? Da braucht man eine Sondergenehmigung. Ja, warum denn nicht? Darf man da einfach so einen S-Bahn-Waggon hinstellen? Ja, auf dein Privatgelände kannst du machen, was du willst. So sieht's aus. Da darfst du ja sogar deine Schwiegermutter vergraben, wenn der. Hightech von René. Aber das mit dem Schwiegermutter vergraben, da muss man dazu sagen, der Vollständigkeit halber, sie sollte dann schon tot sein. Und ich glaube, das wiederum ist dann nicht legal. Also du kannst sie vergraben, aber sie in den Zustand zu versetzen, das ist, glaube ich, illegal. Ja. Ach nee, du darfst ja auch nicht. Nee, du darfst in Deutschland ja keine Menschen vergraben, einfach so. Willkommen vergesst bei es. Vergesst es. Stellt euch lieber einen. Ja, stellt euch lieber einen Zug in den Garten. Lasst das mit der Schwiegermutter. Oder ihr erinnert euch, in Berlin gibt es doch auch so eine Bistros oder so eine kleinen. Das sind keine, ja, Bistros eigentlich, ne? Die in so einem U-Bahn-Waggon sind. Gab's oder gibt's das noch? Ja. Genau. Im Flughafen Tegel war es. Genau. War es nicht Schöneweide irgendwo auch? Und U-Bahnhof Kleistpark und Klosterstraße steht, glaube ich, auch so eine U-Bahn so halb drin. Und in Lankwitz auch. Ah ja, na, da haben wir doch Lankwitz, was zusammengefasst. Kaiser-Wilhelm-Straße. Na. Also, 100 Jahre S-Bahn, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müsst ihr nur noch pünktlich kommen. Achso, ich würde sagen, die S-Bahn hat keine Probleme damit, aber das stimmt ja nicht. Die kann ja nichts dafür, dass er 100 Jahre ist. Verstehst du? Ja. Die alte Kuh. Na. Und dagegen können wir auch noch kurz erwähnen, aber jetzt nicht lang ausschweifen, das junge, dynamische Unternehmen Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, hat sich von einer Social-Media-Plattform verabschiedet. Ja, von Twitter, formerly known als X, formerly known umgekehrt. Als Twitter. Ja. Genau. Mit der Begründung so, die Umgangsformen, Hate Speech und so weiter, passt nicht zum Image der BVG. Ist das ein Problem? Ja, anscheinend. Aber, liebe BVG, willkommen in 2024. Das ist ja nicht nur bei X so. Aber ist egal. Leider vermissen wir dadurch natürlich die ganzen Störungsmeldungen. Und witzigerweise, man hat gar nicht mehr so viel zu lesen bei X, seitdem die BVG da nicht mehr ist. Das ist komisch, oder? Ja, weil der Einzige war, den du abonniert hast. Ja, eben. Stimmt, muss ich mir neue Freunde suchen. Na okay, gut, lassen wir das. Ärgerlich, aber wir werden es überleben. Ja. Was haben wir noch Schönes? Ich habe gerade Gartenpartys. Ich habe gerade einen Glatzenkamm im Internet gesehen. Glatzenkamm? Ja. Okay. Ja, natürlich. 4,80 Euro. 4,80 Euro. Aber egal. Party, es gibt auch Glatzenrasierer, René. Gibt es sowas auch? Ja. Gartenparty. Gartenpartys. Oh. Also, ich habe ja schon berichtet, Tina und ich, wir versuchen eine Kleingartenparzelle zu kriegen. Und im Zuge dessen hat es sich einfach so ergeben, dass wir ein ums andere Mal auf einem Sommerfest waren, der einen oder anderen Kolonie. Und die Saison ist noch lange nicht vorbei. Und das ist so mein Tipp für euch da draußen auch. Einfach mal schauen, was so in eurer Nähe angeboten wird, weil Kleingärten gibt es ja fast überall in Berlin. Mhm. Also diese einzelnen Kleingartenkolonien und jede davon macht auch ab und zu mal irgendwie mal so ein Fest und gerade im Sommer, wo das dann auch alles belebt ist. Und nach meiner Erfahrung ist das eine gute Alternative zum Frequentieren von irgendwelchen 0815 Biergärten oder dass man irgendwo in eine Kneipe geht, um sich mal zu treffen. Dann geht man einfach mal dahin, weil das ist komplett offen. Das heißt, man geht da hin und wenn man da was trinken will oder essen will, dann bezahlt man dafür oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das da irgendwie Einlass gibt. So, ja, du bist hier kein Gärtner. Also du hast hier keine Parzelle, deswegen hast du hier nichts zu suchen. Du kennst hier niemanden. Nö, da kann man einfach so hingehen. Wenn man sich dann da nett verhält, dann wird dann ordentlich zum Tanz aufgespielt. Da kann man nach meiner Erfahrung sehr schnell sehr nette Leute kennenlernen. Diese Kleingärtner, das ist so ein eigener Menschenschlag und wie es scheint, nicht der schlechteste. Mein Tipp für diesen Sommer, Gartenpartys. Sehr gut, da kann ich anknüpfen. Lustige Geschichte, denn zum Thema, was ist in den letzten 2 Wochen passiert, ich war auch auf einer Party, aber da gab es vorrangig ganz junge Gäste, denn eine Freundin hat den Geburtstag ihres 2-jährigen Kindes gefeiert und die macht das immer so, weil die das ganze Jahr viel zu tun hat. Sagt sie dann zum Geburtstag, ach, wir laden jetzt mal alle ein, die wir so kennen. Und wir waren 16 Kinder und 32 Erwachsene. Und das war wunderschön. Sie hat nämlich das einfach so gemacht. Sie hat einfach den Spielplatz genutzt vor der Tür. Und das war recht ruhig. Und wir hatten das alles für uns. Haben noch so ein schönes Zelt hingestellt, falls es regnet. Und jeder hat Kuchen mitgebracht oder irgendwas anderes. Das war total cool. Die Kinder hatten Spaß. Wir haben so Spiele gemacht. Unter anderem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, vielleicht kennt ihr das, wenn ich es beschreibe, das ist wie so eine Pappfigur, wo Süßigkeiten drin sind. Pinata. Richtig, ja, wunderbar. Das ging aber schnell. Und da hauen die Kinder dann raus. Ne? Und das war sehr süß. Nächste Frage, ich bin gerade gut drauf. Genau, die 100-Euro-Frage jetzt. Nein. Sehr gut, Marc. Ich kannte das nicht, aber der Begriff fiel mir wieder ein. Und da war es auch so, das war ja eigentlich eine Privatparty und dann kam plötzlich eine Frau vorbei und meinte so, ach, ich dachte, hier ist so Kinderfest und so und ach, das ist aber leckerer Kuchen. Da haben wir ihr ein Stück Kuchen gegeben und so und da hat sie sich gefreut. Passte ja zum Thema einfach mal auf so einer Party teilnehmen. Na klar können Sie ein Stück vom Kuchen haben. Kein Problem. 3 Euro. Nein, das haben wir nicht gemacht. Nein, war wunderschön. Also liebe Grüße an, Achtung René, an Sarah. Ja, Sarah Kuttner. Nee, die war die andere. Spiel. Ja. No? Pinata. Pinata, genau. Ist auch essen. Nicht ganz so deutsch, ne? Weil nee, ich weiß das nicht, ist eher mexikanisch. Es sieht mexikanisch aus, aber laut Wikipedia vermutet man die Herkunft sogar aus Asien. Aha. Aha. Na, jedenfalls ist das eine irgendwie meistens aus Pappe hergestellte, beliebig geformte Figur. Mhm. Die Kinder bekommen die Augen verbunden und einen zölligen Schlägel in die Hand, also sowas wie ein Baseball-Bat. Und damit können sie dann auf das Ding einknüppeln. Ich glaube, und nach einiger Zeit sollte es kaputt gehen und dann regnet das Süßigkeiten. Der Großteil unserer Zuhörer hat sowas garantiert schon mal gesehen. Könnte sein. Also wir haben es nicht mit verbundenen Augen gemacht, weil wir hatten Angst um die Kinder. Wie viel zu lernen ihr noch habt. Also ich freue mich, wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet. Hat Spaß. Ihr hoffentlich auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja, wir haben jetzt eine gute Stunde hinter uns und das bedeutet schlechte Nachrichten für alle, die sich ja auf Marc sein Megathema gefreut haben mit der E-Mail, was wir ja schon angeteasert haben beim letzten Mal. Heute leider auch wieder nicht. Nee, heute aber nicht. Ich schicke ein Duell, ich starte ein Duell, Marc, weil du das Thema jetzt so lange hin und her schiebst hier. Das wird irgendwann rausgelöscht, du merkst es nicht. Ich schicke ein anderes Thema mit ins Rennen und mal gucken, was dann in den nächsten Folgen kommt. Denn ich interessiere mich ja auch, wer es nicht weiß, nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, für Busse, Bahn, Straßenbahn, sondern auch für Aufzüge bzw. Fahrstühle. Okay, das heißt, das Thema E-Mail und Thema. Ich höre euch gerade nicht mehr. Das Thema Fahrstühle und. Keine Ahnung, was da los ist. Wir hören dich, Marc, aber wir klären das mal. Wir gucken mal. Wir reden einfach weiter, René. Ich würde gerade sagen, das Thema Fahrstühle und die E-Mail werden wir behandeln wie Nukem Forever, Duke Nukem Forever. Ja. 15 Jahre hat es gedauert, bis es rausgekommen ist. Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Break und warten mal auf Marc. Dann lass uns doch einfach die Kontaktmöglichkeiten schnell mal einspielen und dann sind wir gleich wieder da. Und Marc hat bis dahin hoffentlich seine Probleme behoben, seine technischen. Dann hören wir uns gleich wieder. Irgendwas ist auch immer. Der Meiste Berlin Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, wir sind wieder da. Wir waren ja nie weg. Richtig, wir mussten ein bisschen improvisieren, aber die Technik läuft wieder bei Marc. Herzlich willkommen zurück. Lass uns das einfach vertuschen. Genau. Was war denn? Wir gehen einfach drüber hinweg. Genau. Was? Das war so geplant, stand im Ablauf drin. Stand doch im Drehbuch, habe ich doch gelesen. Richtig. Da stand an einer Stelle komplette Verwirrung. Wir haben ein Drehbuch? Ja. Du bist der Einzige, der das nicht gelesen hat, offenbar. Da steht komplette Verwirrung. Marc bringt alles durcheinander. Genau. Und wir tun so, als wenn nichts gewesen ist und machen weiter. Genau. Cool. Also das machen wir jetzt auch. Na? Wir haben ja eben kurz schon festgestellt, dass es letzten Freitag weltweit eine Premiere gab. Einen riesentechnischen Ausfall. Vielleicht können wir zwei, drei Sachen dazu sagen oder vielleicht auch, wie wir es erlebt haben. Hat es euch betroffen? Nö. Doch, mich ja. Ja? Mich nur indirekt, weil ein Kunde hat seine Mitarbeiter alle nach Hause geschickt, weil sie die Kommunikationssysteme nicht mehr nutzen konnten. Ja, das ist sehr viel passiert. Auch mein ehemaliger Arbeitgeber hat dieses Problem gehabt, weil dort wurde ja CrowdStrike eingesetzt oder wird CrowdStrike eingesetzt. Und Marc meldet sich. Ja, ein Arbeitskollege von mir. Der hatte kurzfristig eine Reise angesetzt mit seiner Freundin und die ist einfach komplett ins Wasser gefallen. Nichts mit irgendwie, ja, okay, wegen der Serverausfälle, weil Windows nicht mehr starten konnte, weil CrowdStrike beim Update fehlerhaftes Update. Deswegen konnte beim Hochfahren des Rechners irgendwie der Treiber nicht geladen werden und deswegen konnten die Rechner überhaupt nicht mehr hochfahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Also er konnte nicht fliegen und es gab auch keinen Ausweichtermin, ist komplett ins Wasser gefallen. Los, Stopp, schade. Ja. Und das zum Ferienbeginn in Berlin. Bitter. Man muss ja mal sagen, ich fand ein RBB, im RBB hat ein Computerexperte das sehr gut wiedergegeben, was da passiert ist. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass in einer so komplexen Welt so eine Fehler passieren. Da kann man nur sagen, erstaunlich, dass sowas bisher noch nicht aufgetreten ist, weil Update-Mechanismen natürlich in der Regel doppelt und dreifach gesichert sind. Das heißt, es hat jetzt 5 Millionen Mal super geklappt, überall auf der Welt, bei den verschiedensten Software-Wären. Und jetzt ist halt einmal schief gegangen. Also ich fand es jetzt nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich dabei ist eigentlich nur die Blauäugigkeit, mit der die gesamte Welt oder die Verantwortlichen damit umgehen. Oh, das hat in der Vergangenheit funktioniert, das wird auch in Zukunft funktionieren. Man bereitet sich einfach auf solche Ernstfälle nicht genug vor. Und das würde ich sagen, ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist einfach so, so mega komplex und die Vorbereitung, die sie getroffen haben, war jetzt in dem Fall einfach nicht ausreichend. Ja. Naja. Und man schiebt sich auch den schwarzen Peter hin und her. Microsoft sagt zum Beispiel, ja, das ist ein Fehler, also das ist die Schuld der EU. Die EU hat damals gesagt, naja, okay, also wenn ihr eure Software weiter anbieten wollt, dann nur unter der Maßgabe, dass eben auch Drittsoftware, Drittanbieter von Software, die systemnahe Dienste anbieten, dass die dann eben auch die Möglichkeit haben, quasi genauso tief ins System einzugreifen wie Microsoft. Und das hat eben zu dem Bock geführt. Ja. Also auch die Microsoft Azure Cloud war ja auch betroffen, ne? Also waren ja zwei Probleme laut BSI. Und was ich auch witzig fand, dann in den Interviews habe ich auch einen Computerexperten gesehen, der von zu Hause zugeschaltet war und die Verbindung hat total geruckelt und der war total verzögert zu verstehen. Das finde ich auch mal witzig bei Computerexperten. Was du mal alles trotzdem, so witzig findest. Ja. Trotzdem muss ich sagen, bei der Menge an IT-Systemen und Software, die wir jeden Tag im Einsatz haben, die uns wirklich, ich möchte mal sagen, 90% unseres Lebens ausmachen, ne, wenn wir mal atmen und Essen abziehen, dafür ist bisher, finde ich, erstaunlich wenig passiert. Da hast du absolut recht, das ist ein bisschen wie Fliegen. Fliegen ist nicht nur die schnellste, sondern auch die sicherste Art des Reisens. Aber wehe, wenn da mal was passiert. Zack, Flügel ab, dann stehst du aber da. Ja, naja, passiert ja zum Glück nicht so oft. Ja, das aber, ist aber direkt vergleichbar. Ja, am Freitag war halt das Flugradar, die Webseite hier, wo man die Flüge tracken kann, da war wenig los am Freitag. Na. Genau, ich wollte da eigentlich jetzt auch nicht politisch werden, aber... dann lass es. Genau, das lasse ich. Man möge, wir können uns ja nur mal vorstellen, es wäre kein amerikanischer Hersteller gewesen, sondern aus einem anderen Land. Wer weiß, was macht das für einen Unterschied? Ja, was wäre denn passiert, wenn es zum Beispiel eine russische oder eine chinesische Firma gewesen wäre? Ach, du meinst, ja, okay, ja, nicht, ne? Politisch wäre. Genau, richtig. Aber okay, lass uns das rausschneiden. Ach, das macht nichts. Ja, ich wollte jetzt gerade eine böse Überleitung machen. Wir kommen halt jetzt eh zum Witzbattle. Genau. Und dann passt es wieder. Dann passt es wieder. Ne? Gut, Folge 143, der Meister Berlin Podcast. Wir kommen zum Witzbattle. Witzbattle. Und Marc hat ja wieder Stimme, Mikrofon und Kopfhörer und kann mitmachen. Bitteschön. Runde 1. Sohn? Für dieses Zeugnis sollte es eigentlich Prügel geben. Okay, ich weiß, wo der Lehrer wohnt. Der Richter zum Angeklagten. Sie sind beschuldigt, Ihre Nachbarn in den Wald gejagt und dort ganz fürchterlich verprügelt zu haben. Sind Sie da nicht ein bisschen zu weit gegangen? Ja, stimmt, Herr Richter. Ich hätte das eigentlich schon auf der Wiese machen können. Wahnsinn. Ja, ich habe heute schließe ich mich da an. Ich habe so 90er-Jahre-Witze, 90er-Jahre-Gags, die man sich früher erzählt hat. Mal gucken, ob da was Gutes rankommt. Nummer 1. Wie machen Nüsse, wenn sie niesen? Cashew. In Zeitlupe? Cashew. Da sage ich doch einfach nur bless you. Ja. Vielen Dank. Runde 2. Ein Indianer bittet einen Banker um ein Darlehen. Was brauchen Sie denn? $200? Na ja, gut. Aber wir brauchen ein paar Sicherheiten. Na ja, ich hätte 200 Pferde. Na, geht in Ordnung. Hier bitte sehr das Geld. Nach einiger Zeit kommt der Indianer mit $3,200 wieder, bezahlt seine Schulden. Der Bankier wittert natürlich ein gutes Geschäft und fragt ganz unverblümt, wollen Sie vielleicht die restlichen 3.000 nicht besser bei uns hier deponieren und anlegen? Der Indianer sieht den Banker misstrauisch an und fragt, wie viele Pferde haben Sie denn? Okay. Fritzchen sagt zu Anna, ich habe ein Puzzle mit 20 Teilen in 2 Monaten fertig gepuzzelt. Das findest du wirklich gut? Ja klar, auf der Packung stand 2 bis jetzt 6 Jahre. Klassiker, sehr gut. Na? So, ich möchte euch mal auffordern, endlich mit diesen Elektrikerwitzen aufzuhören. Was? Oh, nicht schon wieder. Sorry, das wollte ich nicht. Drei. Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem der Menschheit? Dummheit oder Ignoranz? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Den fand ich sogar mal gut, Marc. Herr Chef zu seinem Mitarbeiter. Müller, warum kommen Sie denn heute schon wieder so zu spät? Ja, tut mir leid, Chef. Ich hab verschlafen. Was? Schlafen Sie zu Hause etwa auch? Genau. So, jetzt kommt ein sehr bekannter Witz und eine Tätigkeit aus unserer Jugend. Sagt der Berater am Telefon zur Sekretärin, legen Sie bitte Diskette 1 ins Laufwerk ein. Gut, sagt die Sekretärin. Und jetzt bitte Diskette 2. Ja. Dann legen Sie jetzt bitte Diskette 3 ein. Ah, nee, also die passt jetzt wirklich nicht mehr rein. Wer kennt das noch? Ja. Bonusrunde. Was ist Betrug? Fragt der Professor den Jurastudenten. Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen lassen. Ja, wieso das denn? Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges schuldig macht, der die Unwissenheit eines anderen ausnützt, um diesen zu schädigen. Ja, wir haben einen Applaus wert. Ja, dann muss ich mal meiner Witzkiste ein bisschen kramen. Die Lehrerin versucht den Schülern zu verdeutlichen, wie viele Menschen auf der Welt so sterben, ne? Und sagt, bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein Mensch. Darauf einer der Schüler, wie wär's, wenn sich mal die Zähne putzen? Den habe ich vorhin auch gelesen. Wahre Worte. Schön, schön. Unser neuer Untermieter, das ist ein Künstler. Er kommt von einer Mittelmeerinsel südlich von Italien. Malta? Nee, der macht Skulpturen. Marc überlegt noch. Malta. Malta. Okay. Jetzt hat er verstanden. Ihr habt es gemerkt. Ja, vielen, vielen Dank. Er war leider zu anspruchsvoll für Marc. So, Marc. Wollt ihr noch einen, ja? Na komm, hau raus. Der fünfte, ich habe keinen mehr. Ich bin raus. Unter 3 Kaffee fange ich eigentlich morgens gar nicht erst an zu arbeiten. Naja, und wie viel trinkst du denn so? 2? Ja. Den muss man verstehen. Auf einer politischen Veranstaltung sagt einer der Zuhörer zu seinem Nachbarn, Sitznachbarn, sagen Sie, wie lange spricht denn der Typ dort vorn schon? Ja, ich glaube so ungefähr eine halbe Stunde. Und worüber redet der? Ja, das sagt er nicht. Gut, ich bin fertig, falls keiner mitbekommen hat. Ach so, Applaus, Applaus, ja, Applaus, Applaus. Ja, supi, supi. Ja. Wir freuen uns alle, dass du fertig bist. Ja, so. Das war's. Das war schon das Witz. Ja, das war's. Wieder, ja. Ja. Jetzt will ich noch einen Spruch raushauen. Ja, genau. Hau doch mal hier ein Weisheitszitat, was auch immer raus. Also Weisheit der Woche, der nächsten 2 Wochen. Sobald man etwas versteht, fürchtet man es weniger. Oh. Sehr weise Worte unseres Renis. Naja, okay. Marc hat keine? Ja, doch. Die Kanzel des Kranfahrers sieht nur von unten klein aus. Wenn ihr das verinnerlicht habt und verstanden habt, dann können wir uns in 2 Wochen bei der Therapie helfen. Erstens heißt es Therapie. Ja. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir heute abgeliefert. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen schon wieder. Jawohl. Wir hatten selbe Stelle, selbe Welle. Ja, mehr Sendung als Zeit wie immer. Also, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüss. Noch eine schöne Restwoche. Und hier sind die Outtakes. Hallo, hallo. Hallo, selber hallo. Haben wir da immer keine eigene Uhr? Müssen wir noch die von Windows nehmen? Naja, irgendwas ist ja immer. Das macht keinen Sinn, das hat noch nie Sinn gemacht. Wir haben so viel Sendung heute. Also ich habe meinen Text vorbereitet, der geht unter ungefähr anderthalb Stunden. Ich merke, Renés Haare werden immer mehr da oben. Ja, ich muss mal wieder zum Friseur. Bei mir ist es genau andersrum als bei anderen Leuten. Bei mir wird es immer mehr, ja. Ich musste gerade noch mal lernen, dass man nicht auf den freigegebenen Bildschirm klickt, um die Uhr zu starten, sondern in die Uhr-App. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was war das für mich? Hä? Du musst den Bildschirm wieder abgeben. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mich erschrocken. Ja, doch. Nee, du hast mich gerade völlig schockiert. Was, wo kommt der? Ich dachte gerade, ich bin im falschen Podcast. Du sagst, der Text nein, war ja, du bist im falschen Podcast. Völlig anders, seit Jahren. Du hast völlig anders betont. Du hast gesagt, herzlich willkommen. Das ist deine Tonalität gewesen. Aber du musst sagen, herzlich willkommen zum... So hast du sonst immer gemacht. Okay, mach wie du denkst. Mach wie du denkst. Sondern auch für Aufzüge bzw. Fahrstühle. Okay, das heißt das so Thema witzig, E-Mail und Thema... Ich höre euch gerade nicht mehr. Das Thema das Fahrstühle und... und Ahnung, was da los ist. Wir hören Dings. Dich, Marc, aber wir klären das mal. Wir gucken mal. Wir reden einfach weiter, René. Ich würde gerade sagen, das Thema Fahrstühle und die E-Mail werden wir behandeln wie Nukem Forever, Duke Nukem Forever. Ja. 15 Jahre, Jahre hat es gedauert, das jetzt aber bis es rausgekommen ist. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Ja, danke, Marc, dass du dich so für dieses Aufzug-Thema interessierst. Mensch, warum redest du? Hey, du wir hören jetzt. Dich. Ich schreib's mal in den Chat. Er soll sich mal trennen, neu verbinden. Ach, er soll sich mal trennen. Nicht, ja, genau, nicht von seiner Frau oder ich Freundin. Kann sagen. Sag ihm, er soll AirPods die Verbindung. Trennen, AirPods wieder verbinden. Siehst du, er hört uns doch. Ach so, wir haben dich die ganze Zeit gehört. Ja, ja, aber das habe ich vermutet. Ja, das ist ihm schon klar, der ist ja nicht doof. Ich wollte es ja nur nochmal sagen. Der ist ja nicht doof, der ist nur schwerhörig. Maybe the accumulator is out of energy? Nee. Windows, da haben wir das Problem. Ach komm. Das schneiden wir alles nicht raus, ne? Ist euch klar. Nö, life is life. Du kannst mich am Stefan. Haben halt eine Live-Sendung. Das schneide ich in die Outtakes, Marc. Das kannst du wissen. Das wird's Intro. Genau. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange aufnehmen. Ich habe auch nicht gewusst, dass wir heute mal ein bisschen länger aufnehmen. Boah. Armer Marc. Oder wir sagen, Marc hat gerade was bei Kleinanzeigen gefunden und wir tun einfach so, als wenn Marc nicht dabei war. Wir reden einfach weiter, also. Und dann, einfach so mittendrin ist kein Marc mehr da, keiner weiß warum. Vielleicht fällt so niemanden auf. Der Chef zu seinen Mitarbeitern. Zu seinem Mitarbeiter. Fang nochmal an. Hauptsache gefrorener, veganer Schokoscheiß. Alles klar, ich stoppe die Aufnahme. Ja. Ich stoppe die Aufnahme.